danke für die freundlichen Worte, danke für die Einladung. Ich kann hier auch gleich anknüpfen. Ich werde ja versuchen, einen Eindruck zu vermitteln von diesem schon erwähnten Buch Der Wahn vom Weltsouverän zur Kritik des Völkerrechts. Möchte aber zugleich aktuelle Bezugspunkte ins Spiel bringen. Das bringt ja schon der Titel zum Ausdruck dieser Vorlesung, Gaddafi und der Weltsouverän. Und das werde ich vor allem am Beginn tun und am Ende diese aktuellen Bezugspunkte zu betonen, weil das vielleicht auch die Möglichkeit, das unmittelbar zu veranschaulichen, deutlich macht. Auch das ist ein unmittelbarer aktueller Bezugspunkt, nämlich der Tod Bin Ladens. Und was die Tötung Bin Ladens betrifft, war sich Deutschland ja wieder einmal relativ einig. Man darf sich darüber nicht freuen, oder anders objektiver ausgedrückt, diese Tötung Bin Ladens ist ein Verstoß gewesen gegen das Völkerrecht. Dabei war die Enttäuschung über Obama, denke ich, einigermaßen zu spüren in dieser Reaktion innerhalb der deutschen Öffentlichkeit. Galt doch der neue amerikanische Präsident als Hoffnungsträger derer, die eine Welt herbeifantasieren, in der die Verrechtlichung der internationalen Beziehungen gezielte Tötungen ahndet. Stattdessen stellt Obama nun unter Beweis, dass es keine übergeordnete Instanz gibt, die entscheiden würde, was völkerrechtlich zu gelten habe. Nur die Navy Seals, das heißt die bloße militärische Überlegenheit einer Macht in einem Konflikt mit anderen Mächten. Nachdem also die USA auf solche Weise wieder einmal das Völkerrecht mit Füßen getreten haben, hofft man nun aber im Fall Gaddafis weiterhin auf einen Durchbruch in dieser Verrechtlichung der internationalen Beziehungen. Und der Haftbefehl ist in diesem Fall, der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, ist ja in diesem Fall auch schon ausgestellt mittlerweile. Der ganze Fall, der vom Internationalen Strafgerichtshof behandelt wird, beruht in gewisser Weise auf der Resolution des UN-Sicherheitsrats, die ja einstimmig angenommen wurde und deshalb auch völkerrechtlich verbindlich ist. Diese Resolution 1970 des UN-Sicherheitsrates beinhaltet, wie man weiß, ein Waffenembargo, was Libyen betrifft, ein Reiseverbot für Gaddafi und einige seiner Familienmitglieder. Vor allem aber, der Sicherheitsrat überwies den Fall an den Internationalen Strafgerichtshof, so wird berichtet. Der Sicherheitsrat wies in diesem einstimmigen Beschluss die libyschen Behörden an, mit dem Internationalen Strafgerichtshof zu kooperieren, der die Ereignisse in dem Land seit dem Februar dieses Jahres untersucht. Und ich möchte nun versuchen, ein wenig das, was hier der Fall ist, zu unterscheiden von dem, was daraus in der Ideologie wird. Also das ist überhaupt so der Anspruch, den ich habe, zu unterscheiden zwischen der Ideologie des Völkerrechts und das, was das Völkerrecht tatsächlich ist. Also meine Kritik des Völkerrechts besteht nicht darin, dass ich einfach sage, dass das Völkerrecht ist nichts, nicht? Das ist nur eine Vorspiegelung, ein Schein, dem keinerlei Wesen zukommt. Also das Völkerrecht ist nicht nichts, aber es ist eben zu unterscheiden von dem Recht, das innerhalb eines Staates gilt. Und gerade diese Unterscheidung wird nicht getroffen, wenn von der Verrechtlichung der internationalen Beziehungen gesprochen wird oder in der Art und Weise, wie darüber gesprochen wird. So zum Beispiel von einem Professor für Völkerstrafrecht sowie für Friedenssicherungs- und Konfliktvölkerrecht an der Universität Köln namens Klaus Kress, wobei man sich wundern kann, wofür es Professuren gibt. Für Völkerstrafrecht sowie für Friedenssicherungs- und Konfliktvölkerrecht. Klaus Kress freut sich in einem Interview, ich zitiere, über die Anerkennung, die der Internationale Strafgerichtshof durch diese Entscheidung, also von der ich berichtet habe, durch diese Entscheidung des Weltsicherheitsrats erfahren hat. So habe auch die Vertreterin der USA nach der Stimmabgabe im Sicherheitsrat zu Recht hervorgehoben, dass es sich um die erste einstimmig beschlossene Verweisung einer Situation an den Internationalen Strafgerichtshof durch den Sicherheitsrat handelt. Zugestimmt haben auch die Russische Föderation, Indien und China, allesamt bislang keine glühenden Befürworter des Weltstrafgerichts. Das Völkerstrafrecht, so weiter der Völkerstrafrechtsprofessor, solle seiner Bestimmung gemäß gegen die wirklich Mächtigen in Stellung gebracht werden. Die Überweisung der Situation in Libyen an den Strafgerichtshof habe allerdings auch eine Schattenseite, fügt er hinzu. Denn die Resolution weise solchen Staaten, die das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs nicht unterzeichnet haben, dazu gehören auch die Vereinigten Staaten von Amerika, jedenfalls sie haben es zwar unterzeichnet, aber nicht ratifiziert, weise solchen Staaten unter bestimmten weiteren Voraussetzungen die ausschließliche Zuständigkeit zur Verfolgung von Straftaten zu, die noch im Zusammenhang mit der Situation in Libyen in der Zukunft begangen werden könnten. Das heißt, in diesem Fall können diese Staaten, die also nicht das Statut unterzeichnet haben, können diese Staaten, es handelt sich wie gesagt um die USA selber, ohne gegen die Resolution zu verstoßen, wiederum ganz allein handeln. Also dann können wieder die Navy Seals vielleicht in Aktion treten, in diesem Fall und auf Gaddafi zielen. Diese Beschneidung der Gerichtszuständigkeit widerspreche, so Klaus Kress, der Idee der möglichst gleichmäßigen Anwendung des Völkerstrafrechts. Und Klaus Kress möchte also, dass die möglichst gleichmäßige Anwendung des Völkerstrafrechts den Eindruck erzeugt, als wäre eine wirklich gleichmäßige Anwendung möglich. Und das möchte ich eben bestreiten. Denn die wirklich gleichmäßige Anwendung jeglichen Rechts ist nur innerhalb des Staates, nicht zwischen den Staaten möglich. Nur dann, wenn ein Souverän dahinter steht, ein Gewaltmonopol, das die Anwendung deckt. Hinter der Anwendung des Völkerstrafrechts in Gestalt des Internationalen Strafgerichtshofs steht aber zunächst ein Staatenbündnis, das sich eben 1998 in Rom auf ein Statut geeinigt hat, von dem schon die Rede war, und das gewissermaßen vom Sicherheitsrat toleriert wird oder mit dem der Sicherheitsrat in einigen Fällen auch zusammenarbeitet. Dieser per Vertrag also geschaffene Internationale Strafgerichtshof von Den Haag ist nicht zu verwechseln mit dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, denn dieser Internationale Gerichtshof von Den Haag, der wurde bereits 1945 gegründet im Rahmen der UNO, um in einzelnen Fällen das Völkerrecht zwischen den Staaten eben zu regeln, an dem also auch nur Staaten Parteien sein können, Staaten angeklagt werden können. Der neue Strafgerichtshof sitzt hingegen über Individuen und nicht über Staaten zu Gericht. So scheint es also, wenn so ein Fall verhandelt wird, so scheint es, dass es bereits eine Macht gäbe, zu der sich alle Individuen auf der Welt in gleichsam reichsunmittelbarer Stellung befänden, jenseits der Staaten, in denen sie Bürgerrechte haben oder nicht haben. Dabei sind es doch diese Staaten und niemand anders, die sie an den Internationalen Strafgerichtshof ausliefern oder eben nicht ausliefern, je nachdem, ob sie jenes Statut in Rom 1998 unterzeichnet und ratifiziert haben, mit dem sie sich zu dieser Auslieferung verpflichten. Weiters wäre dieser neue Internationale Strafgerichtshof natürlich auch von dem neuen wäre dieser neue Strafgerichtshof natürlich auch von dem sogenannten UN-Kriegsverbrechertribunal, dem Internationalen Strafgericht für das ehemalige Jugoslawien und auch vom Internationalen Strafgericht für Ruanda zu unterscheiden. Bei diesen beiden Gerichten saßen zwar als Angeklagte Individuen vor dem Richter und keine Staaten, aber es handelte sich dabei um Ad-hoc-Gerichtshöfe vom Sicherheitsrat selber einberufen. Und insofern konnte man sich da noch mit einigem Recht auf die Nürnberger Prozesse berufen, der ja auch sozusagen ein Ad-hoc-Gerichtshof war, einberufen zu einer bestimmten Zeit für ein bestimmtes historisches Geschehen und mit dem Ende, sozusagen mit dem Abschluss des Verfahrens, ist auch der Gerichtshof wieder, verschwindet auch wieder dieser Gerichtshof. Die neue Institution ist aber ein ständiges Strafgericht, das sich stets neuen Fällen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und Kriegsverbrechen auf der ganzen Welt widmen soll. Und in diesem Sinn ist es für die Bestimmung, für die, was weiß ich, die ideologische Bestimmung dieses Strafgerichtshofs nennen möchte, ist es charakteristisch und wesentlich, dass dieser Gerichtshof nicht wie die beiden voraufgegangenen Ad-hoc-Gerichte vom Sicherheitsrat einberufen, sondern eben per Vertrag geschaffen wurde. Der Sicherheitsrat bietet ja noch innerhalb der UNO eine gewisse Gewähr dafür, dass die Organisation im Ganzen die Interessen der USA als hegemonialer Macht berücksichtigt. Und insofern wird damit der Tatsache Rechnung getragen im Sicherheitsrat, durch die Struktur des Sicherheitsrats, dass die UNO aus dem Kriegsbündnis gegen Nazi-Deutschland hervorgegangen ist. Während dieser neue internationale Strafgerichtshof, der wie gesagt per Vertrag gegründet wurde, direkt oder indirekt ebenso auf diese Hegemonie der Vereinigten Staaten von Amerika wie auf das Prinzip der Souveränität selber zielt. Allerdings kann sich auch die Praxis dieses Strafgerichtshofs nicht ganz vom Sicherheitsrat abkoppeln. Ich habe das schon angedeutet. Der Sicherheitsrat nämlich kann im Namen seiner Verantwortung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit auch noch nach einem Haftbefehl, den der Internationale Strafgerichtshof ausgegeben hat, die Strafverfolgung stoppen und zunächst für ein Jahr sistieren. Was dann passiert, weiß ich nicht. Das Ganze befindet sich ja auch in Bewegung, nicht? So ausgemacht ist dieses Verhältnis nicht zwischen Sicherheitsrat und Internationalem Strafgerichtshof. Ich habe jetzt schon mehrmals den Begriff der Hegemonie oder des Hegemons ins Spiel gebracht und möchte das nur kurz erläutern, auch im Hinblick auf mein Buch und auch um Missverständnisse zu vermeiden. In meinem Buch versuche ich durchwegs diese Unterscheidung zwischen Hegemon und Souverän zu machen, zwischen Hegemonie und Souveränität. Also Hegemon bezeichnet sozusagen eine Vormachtstellung einer einzelnen staatlichen Macht, die sich aber prinzipiell auf gleicher Ebene mit anderen Mächten, weniger mächtigen Mächten befindet. Diese Vormachtstellung wäre als Hegemonie zu begreifen und zu fassen, die eben aus bestimmten historischen Konstellationen hervorgeht und auch sozusagen zeitlich begrenzt, also eine zeitlich begrenzte Vormachtstellung betrachtet werden kann, je nachdem, wie sich das Verhältnis der einzelnen Staaten zueinander, was die militärische Macht, was die Frage der politischen Gewalt betrifft, wie sich dieses Verhältnis darstellt. Souveränität hingegen meint ein Verhältnis der prinzipiellen Über- und Unterordnung. Der Souverän sozusagen befindet sich nicht auf der gleichen Ebene mit den Bürgern des Staats, sondern ist diesen Bürgern übergeordnet. Die Bürger selber sind dem Gewaltmonopol untergeordnet. Das ist der klassische Begriff des Souveräns, wie ihn ja auch schon Jean Baudin entworfen hat, gegeben hat und der sich dann auch natürlich bei Hobbes wiederfindet und bei Machiavelli bereits da ist. Das heißt, der Souverän besitzt das Gewaltmonopol und dieses Gewaltmonopol wird von den Bürgern anerkannt. Und da haben sie so eine eindeutige Über- und Unterordnung und der Souverän ist daher imstande, auch das Recht zu garantieren, die Vertragsverhältnisse, die zwischen den Bürgern möglich werden in diesem Fall. Nun, um wieder zu diesem speziellen Fall zurückzukommen und zur Institution des Internationalen Strafgerichtshofs. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika hatte diesen Vertrag zur Gründung des Strafgerichtshofs zwar paraffiert und ich denke, das wurde auch gemacht, um Einflussnahme bei den Verhandlungen zu haben, bei den Verhandlungen zu diesem Statut, zu diesem Vertrag. Aber schon 2 Jahre später hat die US-Regierung die Unterzeichnung wieder zurückgenommen. Das heißt, es wurde nicht ratifiziert. Dieser Vertrag wurde nicht ratifiziert. Und durch spezielle bilaterale Verträge mit Staaten, die dieses Rom-Statut unterzeichnet und ratifiziert haben, suchen die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Staatsbürger vor der Auslieferung an den Strafgerichtshof zu schützen. Sollte dies aber doch geschehen, ermächtigt der American Service Members Protection Act den US-Präsidenten, ihre militärische Befreiung anzuordnen. Als ersten Angeklagten hatte sich der Strafgerichtshof allerdings einen Bandenchef aus dem Kongo ausgesucht, wie man sich vielleicht erinnert. Es folgte dann der sudanesische Staatspräsident Bashir und jetzt Gaddafi, der libysche Staatschef. Und so gibt sich die politische Praxis des Gerichtshofs, die eben keineswegs eine gleichmäßige Anwendung des Rechts hervorbringt, sondern die tatsächlich als politische Praxis begriffen werden muss, so gibt sich diese politische Praxis als Kompromiss mit den Interessen der USA zu erkennen, ein Kompromiss, zu dem man sich hier offenbar doch noch genötigt sieht. Es wird auf diese Weise immerhin deutlich, dass der amtierende Präsident des Sudan und der Staatschef Libyens eigentlich nur durch eine Militärintervention dem Gericht überstellt werden können, wobei jeder auch erkennen kann, dass eine Intervention in bestimmten Fällen, in bestimmten Situationen wichtiger ist als alle Haftbefehle welchen Strafgerichtshofs auch immer. So entspricht die Institution des neuen Strafgerichtshofs eigentlich der Situation von sogenannten Failed States oder von Bürgerkriegssituationen, wo eine Partei aus eigener Kraft heraus nicht imstande ist, ihre politischen Feinde niederzuringen und vor Gericht zu stellen. Und umgekehrt lässt sich erkennen, nicht, wenn man an den Irak denkt, der Irak wollte ja beweisen oder die USA wollten mit ihm beweisen, dass hier nicht ein Failed State entsteht und darum wurde Saddam Hussein auch nicht aus dem Erdloch, aus dem man ihn zog, in die Zelle nach Den Haag gebracht, sondern letztlich zum Galgen in Bagdad. Aber in den Fällen, wo sozusagen der neue Staat sich nicht diesen Beweis nicht antreten kann, nicht, in den Fällen wird dann, wie man sieht, der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag aktiv oder er wird sozusagen auch erfolgreich, wenn die militärischen Verhältnisse es erlauben, erfolgreich aktiv. Bemerkenswert ist ja auch, dass sich Einigung darüber, welcher Fall nun dem Strafgerichtshof übergeben werden soll, immer im Hinblick auf Afrika herstellt. Das handelt es sich hier um einen neutralen Boden gewissermaßen, nicht? Und auf diesem neutralen Boden können sich dann die verschiedenen Player dieser internationalen Politik einigen. Und die Rolle von Afrika in der Politik des Internationalen Strafgerichtshofs erinnert irgendwie an die Rolle der Natur, würde ich sogar meinen. was die internationalen Bemühungen im Kampf gegen die Klimakatastrophe und den ökologischen Raubbau betrifft. Es geht in Wahrheit darum, Bündnisse zwischen Staaten zu schmieden und die Gewaltverhältnisse zwischen ihnen zu regulieren. Und es geht nicht um die Natur oder die Menschenrechte. Aber in der Öffentlichkeit sieht das natürlich ganz anders aus. In der Öffentlichkeit wird der Internationale Strafgerichtshof wie ein erster Beweis eben dafür aufgefasst, dass internationales Recht gelten kann, dass dieses internationale Recht gleichmäßig angewandt werden kann. Ganz so wie innerhalb eines Rechtsstaats das Strafrecht gilt und gleichmäßig angewandt werden kann. Als Beweis also für die Verrechtlichung der internationalen Beziehungen. Und ebenso wird ja auch die Vereinigung Europas des Öfteren als Vorspiel zur Vereinigung der Welt betrachtet und die Weltfinanzgipfel als erste Schritte zu einer zentralisierten globalen Finanzaufsicht über Banken und Börsen und die Einsätze der UN-Truppen als Vorschein des ewigen Friedens, der dann durch die UNO-Vollversammlung verwirklicht werden wird. Die Staaten sollen sich endlich rund um die Erde nicht nur über afrikanische Bandenchefs und Schadstoffmengen einigen, sondern auch über einen gemeinsamen Steuersatz und einheitliche Löhne, sodass kein Kapital mehr von einem Land ins andere abfließen und die Arbeitnehmer und Beamten gegeneinander ausspielen kann und der gerechte Tausch endlich verwirklicht ist. Woher die Gewalt kommt, die politische Gewalt, die das Eigentum an den Produktionsmitteln sichert, das Eigentum, das doch unbedingt bewahrt werden soll, soweit es jedenfalls schaffendes und nicht raffendes oder wie man heute sagt, gieriges Kapital ist, das kümmert niemanden. Wer will schon etwas davon wissen, dass das Kapitalverhältnis, das Gewaltverhältnis zwischen den Staaten durchaus voraussetzt? Und gerade das ist eigentlich der Gegenstand meines Buchs über den Wahn vom Weltsouverän. Das versuche ich darzulegen, auch historisch darzulegen und in der Auseinandersetzung mit den Staatstheorien von Hobbes und Hegel und Marx natürlich. Und ich kann das jetzt nur sehr verkürzt wiedergeben, diese theoretischen Voraussetzungen, die in dieser Kritik der Staatsgewalt formuliert werden. Gewalt in der modernen Gesellschaft fällt ja nicht unmittelbar mit den Formen der Ausbeutung zusammen. Das ist das wichtigste Charakteristikum, würde ich sogar meinen, der modernen Gesellschaft, dass hier die Gewalt nicht unmittelbar mit den Formen der Ausbeutung zusammenfällt, wie das noch in vormodernen Gesellschaften der Fall war, in solchen vorkapitalistischen Gesellschaften, war ja der Ausbeuter unmittelbar auch der Gewalthaber. Das gilt noch für den Feudalismus. Das Kapitalverhältnis aber ist ein Vertragsverhältnis zwischen rechtlich gleichgestellten Personen, das von einem Gewaltmonopol garantiert werden muss. So ist im Einzelnen ein gewaltfreier Vertragszustand möglich zwischen diesen Subjekten, zwischen den Vertragssubjekten, weil die Gewalt im Allgemeinen darüber wacht, dass der Vertrag eingehalten wird. Aber diese Gewalt, diese allgemeine Gewalt, dieses Gewaltmonopol vermag sich im Inneren gegenüber den Bürgern, gegenüber den wahren Subjekten und Vertragspartnern nur im selben Maß zu behaupten, als sie sich im Äußeren gegenüber den anderen Staaten behauptet. Das ist dieser Zusammenhang, den ich herzustellen versuche. So wie eben im Ausnahmezustand, wenn die Eigentumsordnung in Gefahr ist, regelmäßig das Militär einschreitet, das doch eigentlich geschaffen ist, den Staat nach außen hin in Stellung zu bringen. Darum kann es keinen Weltsouverän im Sinne eines alle Menschen und Länder Ausbeuter und Ausgebeutete umfassenden Staats nicht geben. Nur die barbarischen und terroristischen Unternehmungen, die in seinem Namen gefördert oder pardoniert werden, um den Zerfall der Staaten in der Krise der Gesellschaft selber noch voranzutreiben und die Möglichkeiten der Emanzipation zurückzunehmen. Und diese Möglichkeiten der Emanzipation waren ja in der bisherigen Geschichte immer geknüpft an die Existenz des Gewaltmonopols. Dieser Wahn vom Weltsouverän zerstört den Souverän und ist zugleich das Gegenteil aber einer Befreiung vom Staat, das heißt einer Perspektive, die endlich auch die Emanzipation von der Existenz des Gewaltmonopols abzulösen imstande wäre. Der Wahn vom Weltsouverän zerstört zwar den Souverän, ist aber zugleich das Gegenteil einer Befreiung vom Staat, das Gegenteil jener versöhnten Vielfalt, die allein ein menschenwürdiger Zustand wäre, wie das Adorno so genannt hat, das Gegenteil der freien Assoziation der Individuen zur staaten- und klassenlosen Weltgesellschaft, um Marx zu zitieren. Die Sehnsucht nach einem solchen Weltsouverän, der das Gegenteil der Befreiung darstellt, begleitet aber den Zerfall der Staaten, der seinerseits so viel Gewalt hervorbringt. Das heißt, im Zerfall der Staaten eskaliert die Gewalt umso mehr, im Zerfall der Gewaltmonopole. Diese Sehnsucht nach dem Weltsouverän, nach dieser übergeordneten Instanz, über die sich über allen Staaten etabliert, diese Sehnsucht entspringt also der Krise. In dem richtigen Gefühl, dass der eigene Souverän, der einzelne Staat, die Krise nicht bewältigen kann, dass er es allein nicht vermag, die Einheit der Gegensätze von Produktion und Distribution und Konsumption, die Einheit der Gegensätze im Verwertungsprozess des Kapitals gewaltsam geltend zu machen, wie Marx ja die Krise bestimmt hat, in diesem richtigen Gefühl, dass der einzelne Souverän das letztlich nicht vermag, keimt der falsche Gedanke, es bedürfe bloß einer alle Staaten und Bürger unter sich begreifenden Instanz, welchen Ursprungs auch immer, die Prozesse des Kapitals lückenlos und an allen Punkten der Erde zu kontrollieren. Nur dass man sich scheut, diese Instanz dann auch beim Namen zu nennen, deshalb spreche ich immer von der Sehnsucht nach dem Weltsouverän, weil gerade diese Sehnsucht sich, das ist das Kennzeichen davon und auch der ideologische Gehalt liegt darin, dass diese Instanz ja kaum wirklich beim Namen genannt wird. Auch bei der Verrechtlichung der internationalen Beziehungen wird diese Instanz ja nicht wirklich als Weltsouverän bezeichnet. Und so ist meist von einer neuen Weltfinanzordnung, jetzt wenn man das Ökonomische in den Vordergrund rückt, so ist meist von einer neuen Weltfinanzordnung die Rede, inauguriert beim jeweils nächsten Weltfinanzgipfel. Dabei ist nun kennzeichnend, gerade wenn man diese ökonomischen Fragen sich näher ansieht, dass die innere Abwehr, die Krise als Inbegriff des Ganzen zu fassen, das durch keine übergeordnete Instanz reguliert werden kann, die innere Abwehr also dieser Erkenntnis, dass sich diese innere Abwehr regelmäßig auf die Finanzmärkte konzentriert. Man benötigt gewissermaßen die Fetischformen der Finanzmärkte, damit man diese Märkte selber oder genauer ihre Akteure als Urheber des Desasters oder Ursprung alles Bösen in der Krise brandmarken kann. Und nicht selten klagen sich dann in der manifesten Krise die Börsenhändler und Banker selber als die Schuldigen an, weil sie um jeden Preis erklären wollen, was als solches aus ihren Handlungen nicht zu erklären ist, nämlich die verrückten Formen, in denen sie handeln. Fraglos ist der Finanzmarkt natürlich ein ganz besonderer Ort im Prozess der Reproduktion des Kapitals. Karl Marx nennt ihn ja sogar die Mutter aller verrückten Formen, die Mutter aller verrückten Formen. Und die Verrücktheit, wo immer sie sich zeigt, ergibt sich allerdings notwendig aus dem Zusammenhang des Ganzen, dessen niemand habhaft wird und den keiner dingfest machen kann, der also auch nicht von einer übergeordneten Instanz reguliert werden kann, weil es das Kapitalverhältnis ist. Und Marx leitet diese Verrücktheit der Formen immerzu, auch was den Finanzmarkt betrifft, immerzu von diesem Zusammenhang des Ganzen aus. Das ist ja gewissermaßen der Gegenstand des Kapitals, diesen Zusammenhang herzustellen. Und im dritten Band des Kapital widmet sich ja Marx ganz speziell den Finanzmärkten und der Finanzkrise. Das heißt, was Marx darstellt, ist, dass die Finanzkrise nur die Konsequenz einer Krise der Verwertung darstellt. Ich zitiere: Wenn das Kreditwesen als Haupthebel der Überproduktion und Überspekulation im Handel erscheint, so nur, weil der Reproduktionsprozess, der seiner Natur nach elastisch ist, hier bis zur äußersten Grenze forciert wird, und zwar deshalb forciert wird, weil ein großer Teil des gesellschaftlichen Kapitals von den Nichteigentümern desselben angewandt wird, die daher ganz anders ins Zeug gehen als der ängstlich die Schranken seines Privatkapitals erwägende Eigentümer, soweit er selbst fungiert. Ein Zitat aus dem dritten Band des Kapital. Der Angst dieses Eigentümers, von der Marx spricht, entspricht die Macht des Souveräns, des Staats, wobei allerdings, was Marx hier hervorzuheben versäumt, auch jene Eigentümer, die nur ihre Arbeitskraft als ihr Eigentum haben, hinzuzuzählen sind. Aber die Nicht-Eigentümer, die auf den Börsen und in den Banken ganz anders ins Zeug gehen, wenn sie den großen Teil des gesellschaftlichen Kapitals anwenden, also die Nicht-Eigentümer im Hinblick auf diesen großen Teil des gesellschaftlichen Kapitals, diese Nicht-Eigentümer sehen ihre besondere Aufgabe darin, den einzelnen Souverän, der das Eigentum allein garantiert, zu überlisten und forcieren also von sich aus den Reproduktionsprozess des Kapitals bis zur äußersten Grenze, die auch die Grenze des Staats ist. Diese Glücksritter, wie Marx sie bezeichnet, sind wirklich verbürgerlichte Nachfahren jener Konquistadoren, die im Interesse des Kaufmannskapitals die Welt eroberten, und sie trifft darum auch der Hass der Globalisierungsgegner, die das mittelalterliche Zinsverbot wieder aufleben lassen. Das Kreditwesen, sagt Marx, beschleunigt die materielle Entwicklung der Produktivkräfte und die Herstellung des Weltmarkts, die als materielle Grundlagen der neuen Produktionsform bis auf einen gewissen Höhegrad herzustellen, die historische Aufgabe der kapitalistischen Produktionsweise ist. Gleichzeitig beschleunigt der Kredit die gewaltsamen Ausbrüche dieses Widerspruchs, die Krisen und damit die Elemente der Auflösung der alten Produktionsweise. Das Problem dieser Darstellung von Marx liegt natürlich in der Vorstellung einer historischen Aufgabe des Kapitals, also einer Art Vorsehung der Menschheit. Es gibt allerdings umgekehrt auch keinerlei Begründung dafür, dass die Möglichkeit einer neuen Produktionsform, von der hier die Rede ist, so abstrakt sie auch sei, nicht existiere. Daraus aber zu schließen, das Kapital hätte die Aufgabe, ihre materiellen Grundlagen herzustellen, gibt sozusagen so eine geschichtsphilosophische Teleologie vor und lässt den Eindruck entstehen, diese neue Produktionsform sei schon unwiderstehlich nahe gerückt. Und so empfand ja auch Marx die kapitalistische Gesellschaft seiner Zeit, bereits sozusagen unmittelbar stehend vor dem Übergang, zu einer neuen Produktionsform. Durch die Spekulation auf eine Vorsehung, die man hier bei Marx erkennen kann, durch die Teleologie seiner Geschichtsphilosophie, die mit logisch notwendig aufeinander folgenden Produktionsformen operiert, ist es Marx überhaupt möglich gewesen, den emanzipatorischen Gehalt seiner Kritik zu entwickeln. Das muss man auch sehen. Das heißt, hier auf den Weltmarkt zu setzen und nicht auf den Souverän. Das heißt, den Fortschritt zu sehen, den die vom Kreditwesen beschleunigte Entfaltung des Welthandels gegenüber dem einzelnen Staat bedeutet, und doch zu wissen, dass es ein Fortschritt erst der Möglichkeit nach ist, die noch zu realisieren wäre. In diesem Sinn heißt es schon in den Grundrissen, also dieser ersten großen Studie, zum Kapital, dieser ersten großen Studie von Marx über das Kapitalverhältnis. In diesem Sinn heißt es schon in den Grundrissen, der Weltmarkt sei das Übergreifen der bürgerlichen Gesellschaft über den Staat. Und allein schon aus dieser Begrifflichkeit kann man ersehen, dass natürlich Marx keinerlei Interesse hatte, so etwas wie eine Imperialismustheorie zu entwerfen. Dass das von seinen Begriffen selber her eigentlich ausgeschlossen werden kann. Wenn Marx sagt, das Kreditwesen beschleunige die Herstellung des Weltmarkts, formuliert er damit auch so etwas wie das Glücksversprechen der bürgerlichen Gesellschaft. Aber es kann nicht formuliert werden, und das habe ich ja in dem Zitat versucht auch hervorzuheben, es kann nicht formuliert werden, dieses Versprechen, ohne die Krisen, die ihrerseits der Kredit beschleunigt, zugleich zu nennen. So erweist sich die Erkenntnis, die Marx formuliert im dritten Band des Kapital und die man heute nicht oft genug wiederholen kann, die Erkenntnis nämlich, dass keine Art Bankgesetzgebung die Krise beseitigen kann. So erweist sich diese Erkenntnis nur als der negative Ausdruck jenes Versprechens, jenes Glücksversprechens. Der in der Krise selber aber auftrumpfende Wahn, der das Versprechen dementieren möchte und von dem Marx kaum die leiseste Ahnung hatte, dieser Wahn verspricht das Übergreifen des Staats über den Weltmarkt, sozusagen die Gegenbewegung. Was dann in Wahrheit geschieht, wenn vom Übergreifen des Staats über den Weltmarkt die Rede ist, wenn also diese Phantasmagorie des Weltsouveräns ins Treffen geführt wird, was dann in Wahrheit geschieht, nötigt förmlich dazu, an die Horrorvision des Bürger- und Bandenkriegs zu erinnern, die einst Hobbes auf den Namen Behemoth taufte. Behemoth, das ist ja bei Hobbes sozusagen die andere Seite des Staats, also der funktionierende Staat gewissermaßen, wo das Gewaltmonopol gefestigt ist, das ist Leviathan oder Leviathan. Und Leviathan ist natürlich seinerseits auch ein biblisches Ungeheuer. Also der Staat bleibt bei Hobbes, das ist das Bemerkenswerte an seiner Staatskonzeption, bleibt bei Hobbes etwas Ungeheuerliches, obwohl er selber als Staatstheoretiker ja Partei ergreift für Leviathan, aber es bleibt etwas Ungeheuerliches bei diesem Begriff des Staats, deshalb der Name des biblischen Ungeheuers Leviathan für den Souverän. Das ist die eine Seite des Staats, die andere Seite des Staats, die Hobbes Leviathan entgegenhält, das ist der Bürger- und Bandenkrieg, und den nennt er nach einem anderen biblischen Ungeheuer, nämlich Behemoth. Nun leben wir aber nicht mehr im Zeitalter von Hobbes, sondern im Zeitalter nach Auschwitz. Das heißt, der Bürger- und Bandenkrieg, dieses Monster Behemoth, besitzt nicht nur ein ganz anderes Potenzial an Vernichtung, von der Krise kapitalistischer Verwertung hervorgebracht, und Hobbes selber stand ja noch am Beginn überhaupt der Konstitution der kapitalistischen Verwertung. Dieses Zeitalter nach Auschwitz besitzt auch eine negative Vorstellung vom Weltsouverän, eine negative Vorstellung vom Weltsouverän, der bereits heimlich herrschen würde, ein allumfassendes Feindbild, nämlich die Weltverschwörung des Judentums, und Israel ist dazu ausersehen, diese Weltverschwörung zu verkörpern. Gerade darum ist aber Israel wie kein anderer Staat gezwungen, seine Souveränität ständig unter Beweis zu stellen, legt die Politik dieses kleinen Staats immer wieder aufs Neue dar, was das internationale Recht ist, weil dieser Staat eben seine Souveränität unter Beweis stellen muss. Darum wird hier dargelegt, was das internationale Recht in Wahrheit ist, nämlich ein virtuelles Recht, ein Gesetz ohne Polizei und Richter, im genauen Sinn eine Konvention, die im Grunde nur durch das Recht des Stärkeren, des jeweils stärkeren Staats oder Staatenbündnisses durchgesetzt werden kann. Und was es darum nicht sein kann, ein Ersatz für eigene militärische Gewalt. Die Politik Israels demonstriert, dass es keinen Weltsouverän gibt, ja, dass jeder Versuch, diesen Weltsouverän zu realisieren, gegen die Juden selber gerichtet ist, denn ein solcher Versuch nimmt ihrem Staat die Souveränität, die sie im Ernstfall allein schützt. Israel sieht sich aber nun zunehmend politischen Kräften gegenüber, die jenseits des Gewaltmonopols operieren, die gar nicht mehr ein solches Gewaltmonopol erringen wollen, sondern ihre Einheit ganz allein aus dem Feindbild gewinnen, aus diesem allumfassenden Feindbild einer Weltverschwörung des Judentums. Und das ist das Prinzip so unterschiedlicher Verbände in so verschiedenen Ländern wie Muslimbruderschaft und Jemaah Islamiyah, Hisbollah und Al-Qaida, Hamas und Taliban, sudanesischer Reitermiliz und tschetschenischer Rebellen. Wir akzeptieren kein staatliches Gewaltmonopol. So sagt es auch ganz offen und mit unnachahmlicher Überzeugung der libanesische Hisbollah-Führer. Wir akzeptieren kein staatliches Gewaltmonopol. Und dieser Hisbollah-Führer spricht damit nicht nur die spezielle Aufgabenstellung seiner Miliz im Libanon an, sondern formuliert mit einem Satz das Prinzip des Dschihads. Und alle Freunde des Appeasements vom Neuen Deutschland über die AG Friedensforschung der Uni Kassel bis zur antiimperialistischen Koordination in Wien drucken seine Äußerung unwidersprochen oder eben emphatisch zustimmend nach. Wir akzeptieren kein staatliches Gewaltmonopol. Inoffiziell ist das nun auch die Verfassung der Islamischen Republik Iran, obwohl doch alle so tun, als handelt es sich dabei eigentlich um einen Staat, um einen normalen Staat gewissermaßen, mit einer etwas exotischen Strafgesetzgebung vielleicht. Diese Islamische Republik besitzt jedoch, wenn man sich etwas genauer damit beschäftigt, besitzt jedoch kaum einen einheitlichen Zwangsapparat, der die Bezeichnung Gewaltmonopol verdienen würde. An die Stelle eines solchen Zwangs, eines einheitlichen Zwangsapparats finden sich hingegen mehrere Gewalten, die umso brutaler zuschlagen, als ihre Beziehungen in allen wesentlichen Dingen nicht institutionalisiert sind, sondern personal vollzogen werden. Diese Gewalten fügen sich in immer neuen, spontan herbeigeführten Arrangements zusammen, worüber der Schleier eines islamischen Verfassungsstaats gebreitet wird. Und deshalb gehen Bezeichnungen wie Demokratie auf der einen Seite, also islamische Demokratie auf der einen Seite, oder Diktatur, totalitäre Diktatur auf der anderen Seite, gehen damit ins Leere. Und es treffen eigentlich nur Begriffe, wie sie etwa Franz Neumann oder Hannah Arendt für nationalsozialistische bzw. totale Herrschaft prägten. Und Hannah Arendt sowohl als auch Franz Neumann haben diese Begriffe gerade auch geprägt, um Nationalsozialismus oder stalinistische Herrschaft vom Faschismus zu unterscheiden, vom Faschismus in seiner ursprünglichen Gestalt, also wenn man den italienischen Faschismus in seiner Form, in seiner eigentlichen Form, ehe er sich noch an den Nationalsozialismus dann anpasste, nimmt, als Paradigma für Faschismus ins Auge fasst. Also Neumann sowohl wie Hannah Arendt wollen den Nationalsozialismus unbedingt unterschieden wissen vom Faschismus, denn der Faschismus kennt noch das einheitliche Gewaltmonopol, während der Nationalsozialismus darüber hinausgeht. und im Grunde dieses Gewaltmonopol aufsprengt. Die nationalsozialistische Bewegung geht über den Staat hinaus. Sie bleibt nicht beim Staat stehen, sie macht nicht Halt bei der Eroberung des Staats, sondern sie greift selber in den Staat ein. Und das haben Sie ja, wenn Sie den Nationalsozialismus betrachten, haben Sie das ja in dieser Doppelstellung, in diesem Doppelstaat gewissermaßen von Partei und Staatsinstitutionen, die also nie ineinander aufgehen. Aber das würde jetzt zu weit führen. Dazu gibt es in meinem Buch ein eigenes Kapitel. Franz Neumann jedenfalls sprach von zunehmender Formlosigkeit im Prozess der nationalsozialistischen Herrschaft, von Utter Shapelessness. Hannah Arendt spricht von Strukturlosigkeit. Neumann schrieb, man habe es nicht mit einem Staat, man habe es bei dieser nationalsozialistischen Herrschaft nicht mit einem Staat im üblichen Sinn zu tun, vielmehr mit Gangs, deren Anführer ständig gezwungen seien, sich nach Streitigkeiten wieder zu vertragen. Hannah Arendt konstatiert, dass sich das eigentliche Machtzentrum bei dieser nationalsozialistischen Herrschaft dauernd verschiebe, ohne dass darum die so entmachteten Gruppen aufgelöst werden und es für den Staat unmöglich sei, an seiner Stellung über allen Klassen und Parteien festzuhalten. Nun, wenn man versucht, diese Begriffe, die zunächst einmal für den Nationalsozialismus geprägt worden sind, aber Hannah Arendt hat das ja dann auch versucht, auf die Struktur der Geheimdienste in der Sowjetunion anzuwenden. Wenn man das versucht, diese Begriffe dann für andere Herrschaftsformen anzuwenden, dann muss man natürlich sofort sehen, dass das im Fall der Islamischen Republik, Iran, dass man es hier mit gänzlich anderen Voraussetzungen zu tun hat als in Deutschland und dass gerade auch das, was man mit solchen Begriffen zu fassen sucht, im Grunde denkbar verschiedene gesellschaftliche und politische Gestalt annimmt. Also was die Voraussetzungen betrifft der Islamischen Republik Iran, so wurde sie ja geschaffen in den ersten Jahren nach der sogenannten Revolution von 1979, als Khomeini die Gründung von nichtstaatlichen Organisationen und nichtstaatlichen Komitees sowie die Einsetzung von geistlichen Führern als Instanzen zur Kontrolle des Staats vorantrieb, wie um gezielt die Herausbildung des Gewaltmonopols zu verhindern. Ministerpräsident Basargan wollte nicht hinnehmen, dass seine Regierung unter diesen Bedingungen ein, wie er sich selbst ausdrückte, Messer ohne Schneide blieb, aber die Versuche Basargans zur Vereinheitlichung der Zwangsgewalt scheiterten. Und selbst Banisadre, der sich damals noch bereitwillig gegen Basargan einspannen ließ, wurde als Staatspräsident gestürzt, da er noch immer zu sehr auf die Herausbildung eines Souveräns hinwirkte. Bei dieser Struktur der Strukturlosigkeit, die sich da etabliert hat, kommt nun den Revolutionsgarden oder Pasteran eine Schlüsselrolle zu, denn jede Anstrengung, diese Revolutionsgarden, die in der Revolution eben geschaffen wurden, der regulären Armee zu unterstellen, ist nicht zufällig durchkreuzt worden und damit verwandelte sich auch der Charakter der Armee selber, so ähnlich wie sich natürlich auch der Charakter der Wehrmacht im nationalsozialistischen Deutschland verwandelt hat in dem Moment, als es SS und als es die SS gab. Nicht? Diese von Khomeini gegründeten Revolutionsgarden, die Pasteran, sind gewissermaßen der Garant dafür, dass die Gewalten nicht zum Monopol integriert werden und insgesamt bleiben, was sie in der sogenannten Revolution waren, nämlich Centers of Power in their own right. So hat es der Soziologe und Politikwissenschaftler David Menashri ausgedrückt in seiner Analyse der Islamischen Republik Iran. Das heißt, eine institutionalisierte Regelung wird nur simuliert. Checks and Balances heißt hier wechselseitiges Abtasten bei personengebundenen Abhängigkeitsverhältnissen. Man könnte auch sagen, die Personen bekleiden nicht Ämter, sondern sind als Ämter verkleidet, Und diese Ämter heißen dann Wächterrat, Versammlung zur Erkennung der Systeminteressen, Oberster Rat der nationalen Sicherheit, Expertenrat, Zentrale Beobachtungskommission und so weiter. Und Erkennung, Beobachtung, Schlichtung, das, daran erkennt man schon, dass es im Grunde ständig darum geht, diese Rivalität irgendwie zwischen den verschiedenen Gruppierungen irgendwie auf nicht institutionalisierter Basis in den Griff zu bekommen. Denn solange es hier kein auf abstrakter Gleichheit der Individuen beruhendes Recht gibt, das vom Souverän gedeckt wird und auf das jedwede Kontrollinstanz sich beziehen muss, bleibt natürlich alle Gewalt bei den Gruppen, bei diesen Gruppierungen. Die sich die Gewalt wie Rackets teilen, um diesen Begriff von Max Horkheimer ins Spiel zu bringen, um jeweils unabhängig voneinander über diejenigen herzufallen, die eben keiner Gruppe angehören. Und auf dieser Rivalität der einzelnen Gruppen beruht der permanente Ausnahmezustand, der alles erlaubt. Jederzeit vermag die unmittelbare Androhung, die durch kein Recht verzögerte und gebrochene Anwendung der Gewalt in den Konflikten den Ausschlag zu geben, wie eben auf offener Straße eine unverschleierte Frau oder ein homosexuelles Paar fortwährend damit rechnen muss, von einem mehr oder weniger zufällig anwesenden Kommando überfallen zu werden. Es kommt nur darauf an, wer gerade vor Ort ist und über die nötige Gewalt verfügt, mit jenem Absolutheitsanspruch des göttlichen Willens gewappnet, in irgendeiner Frage, in irgendeinem Konflikt loszuschlagen. Dafür reichlich Vorwand zu bieten, ist ein undurchdringliches Gespinst von Vorschriften da, von Vorschriften und Geboten. Es versetzt umgekehrt alle in Angst und Schrecken, weil niemand genau wissen kann, wie die Vorschriften jeweils ausgelegt werden können. Je nachdem eben, wer gerade sozusagen über die nötige Gewalt verfügt, loszuschlagen. Und man kann hier durchaus in dieser Strukturlosigkeit oder in dieser Formlosigkeit eine eigene Logik erkennen. Je mehr ein solcher Unstaat zerfällt, je größer die Rivalität zwischen den einzelnen Gruppen, zwischen den Rackets wird, desto dringender benötigt man ein gemeinsames Feindbild, ein allumfassendes Feindbild. Und ich denke, hier muss man auch die Hassausbrüche Ahmadinejads gegenüber Israel in Betracht ziehen. Und hier muss man auch sehen, dass dieses Atomwaffenprogramm, das die Islamische Republik weiterhin betreibt, eine einheitsstiftende Bedeutung hat für diesen Unstaat. Um am Ende jetzt wieder nach Europa zurückzukehren, stellt sich die Frage, welche Position die Europäische Union hier einnimmt, was diese Zerfallsprozesse staatlicher Souveränität betrifft. Ob sie überhaupt eine einnehmen kann, solange sie selber keinen Souverän ausbildet, keinen europäischen Souverän ausbildet. Und hier möchte ich, wenn auch etwas metaphorisch, noch einen kleinen Ausflug in die Psychologie machen. Ein Ausflug, der mir gerade angesichts der europäischen Situation und der Rolle Deutschlands in ihr geraten scheint. Die europäische Politik gemahnt nämlich an das, was Sigmund Freud über das Unbewusste sagte. Im Unbewussten des Individuums kommt es zu keiner Negation. Strebungen mit entgegengesetzten Zielen bestehen im Unbewussten nebeneinander, ohne dass es ein Bedürfnis nach deren Abgleichung gibt, ohne dass dieses Bedürfnis sich auch nur regte. Entweder die Strebungen beeinflussen einander überhaupt nicht, oder wenn, dann kommt keine Entscheidung zustande. Wenn also dem unbewussten Denken, wie Freud sagt, ein dem Urteilen vergleichbarer Vorgang abgeht, erscheint es manchmal in Europa so, als ob die Politik den Traum imitieren wollte, die Massenmedien und die darin vermittelten politischen Akteure übernehmen hier gleichsam die Traumarbeit, die in Verdichtung, Verschiebung, sekundärer Bearbeitung der Materialien des Unbewussten, vor allem aber deren Umwandlung in Rücksicht auf Darstellbarkeit besteht. Und das ist ja für Freud die Hauptaufgabe der Traumarbeit, die Umwandlung in Rücksicht auf Darstellbarkeit. Das heißt, die Medien und die darin vermittelten politischen Akteure üben eine Traumzensur aus und doch geschieht ihre Betätigung der Urteilsfunktion nur zum Schein. Wir befinden uns damit, wie unschwer zu erkennen ist, im Inneren der Psyche von Guido Westerwelle. Nur so ist etwa das Verhalten zu erklären, das die deutsche Regierung angesichts des Konflikts in Libyen an den Tag legt. Verschiedenen Strebungen, man erinnere sich an das Freud-Zitat. Einerseits stimmt man für die UNO-Resolution, die Gaddafis Fall dem Internationalen Strafgerichtshof übergibt. Man tut sich dabei sogar hervor, Darstellbarkeit, die Aufgabe der Darstellbarkeit. Andererseits enthält man sich der Stimme bei der weiteren Resolution, die den militärischen Einsatz erlaubt, um damit Gaddafis überhaupt habhaft zu werden. Beteiligt sich also nicht bei diesem Einsatz, der allein die Bevölkerung im Zerfallsprozess dieses Staats vor dem Irrsinn seines Führers schützen kann. Zum einen stellt man sich also auf die Seite der USA, Großbritanniens und Frankreichs, zum anderen auf die Seite Russlands, Chinas und des Irans. Gerade diese jüngste Affäre zeigt damit die ganze Krux der europäischen Einigung. Frankreich wird darin bestätigt, seine Souveränität sich zu bewahren, denn es gibt keine Alternative zu dieser Souveränität. Die Ausbildung eines europäischen Souveräns ist nicht zu erwarten, der politischen Einheit Europas nicht zu trauen. Sollte es also noch irgendein souveränes Handeln geben können, so nur das der eigenen Nation. Negativ zeigt sich das zugleich in der Flüchtlingspolitik und hier kann man dann auf Italien Bezug nehmen. Italien stellt den illegalen Immigranten Visa für die Europäische Union aus, nimmt also gewissermaßen die Europäische Union beim Wort, als wäre sie bereits eine Union, ein eigener Staat. Und Frankreich im Gegenzug zieht sich sogleich auf seine Souveränität zurück und schließt die Grenzen. Am Ende noch eine methodische Nachbemerkung sozusagen. Was ich versuche mit diesem Buch über den Wahn vom Weltsouverän und wovon ich versucht habe, jetzt auch einen Eindruck zu vermitteln, ein paar Kostproben gleichsam zu geben. Was ich da versuche, könnte man mit dem altmodischen Wort Ideologiekritik bezeichnen. Eine solche Ideologiekritik macht auch keine Prognosen, sie nimmt aber durchaus das Schlimmste an. Sie nimmt dieses Schlimmste aber an, um es zu verhindern und das heißt, im konkreten Fall der Verharmlosung der gegenwärtigen Verhältnisse entgegenzutreten, ohne jedoch die Möglichkeit, dass die Individuen sich anders entscheiden, auszuschließen. Ja, eigentlich gibt es Ideologiekritik nur, damit die Individuen sich anders entscheiden. Das heißt, eine solche Ideologiekritik im Sinne der kritischen Theorie, eine solche Ideologiekritik legt die Voraussetzungen der Entscheidung offen und beseitigt damit die Illusionen von welchen die Wirksamkeit der Ideologien lebt. Im konkreten Fall, den ich hier mir zum Gegenstand genommen habe, geht es darum, dass Ideologiekritik offenlegt, dass seit der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals alles, was als Fortschritt erscheint, den Souverän voraussetzte, folglich nicht verallgemeinert werden konnte und kann und immer nur negativ zu fassen bleibt. So spricht auch etwa Franz Neumann, wenn er über das Recht spricht, immer von der negativen Allgemeinheit des Rechts, nicht von einer bereits verwirklichten positiven Allgemeinheit, durch den Rechtsstaat positiv gewordenen Allgemeinheit des Rechts, sondern er spricht ganz bewusst von der negativen Allgemeinheit des Rechts. Jede neue Möglichkeit, sich von personalen Abhängigkeitsverhältnissen zu emanzipieren, und darin besteht im Kern das, was man Emanzipation bezeichnet, was man auch als zivilisatorische Standards nennt, jede neue Möglichkeit, sich von solchen personalen Abhängigkeitsverhältnissen zu emanzipieren, eröffnet sich lediglich, wenn die staatliche Macht sie deckt. Und der Einzelne kann sie auch nur verwirklichen, wenn das Kapital sich durch diese Verwirklichung hindurch verwertet. Insofern ist die ganze Gesellschaft nach wie vor durch den Zwang zusammengehalten und durch die Gewalt zusammengehalten. Die Vorstellung vom Weltsouverän ist aber wahnhaft darin, dass sie die allein im Inneren des Souveräns in Aussicht gestellte Emanzipation vom unmittelbaren Zwang und von willkürlicher Gewaltanwendung, dass sie diese im Inneren in Aussicht gestellte Emanzipation nach außen projiziert auf das Verhältnis zwischen den Staaten und so den Schein erzeugt, sie könnten von sich aus als Staaten dem unmittelbaren Zwang und der willkürlichen Gewalt in ihrer Beziehung aufeinander entsagen, diese Staaten. Dabei liegt in deren bruchloser Fortexistenz die Bedingung der Möglichkeit, im Inneren des Staats auf solche Gewalt und solchen Zwang zu verzichten, also die Voraussetzung des Kapitalverhältnisses. So wird der Fortschrittsbegriff zu einem Instrument der Verharmlosung im Weltmaßstab. Ein solcher Fortschrittsbegriff, ein solcher, wenn man so will, liberaler Fortschrittsbegriff, verhindert systematisch die Bedrohung, in ihren wirklichen Ausmaßen zu denken. Das heißt, zu denken, dass der Fortschritt an Möglichkeiten, die sich allein im Inneren souveräner Staaten auskristallisieren können, dass dieser Fortschritt an Möglichkeiten immer auch Fortschritt an Zerstörungspotenzial beinhaltet, das gerade dann realisiert zu werden droht, wenn die Einheit des Souveräns irgendwo zerfällt. Und damit schließe ich und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war jetzt sozusagen der Versuch, wie nicht zu überhören war, am Ende das noch einmal zusammenzufassen mit dieser methodisch ausgerichteten Nachbemerkung, die Voraussetzungen sozusagen dieser Kritik noch einmal deutlich zu machen. Ja? Ja, ich denke, dass sich hier sozusagen die Rivalität, also die Intensität dieser Rivalität, dass sich die auch ändert, nicht? Also man hat es hier nicht mit einem Zustand zu tun, in dem da irgendetwas festgelegt wäre, sondern auch die Intensität in diesem Arrangements, also was die Rivalität der einzelnen Gruppierungen betrifft, die wechselt, je nachdem auch wie sich der krisenhafte Zustand auch im unmittelbar ökonomischen Sinn darstellt in einer bestimmten Phase. Und im Augenblick dürfte es ja wieder so sein, dass diese Rivalität größer wird, nicht? Es gibt ja, man hört ja Verschiedenstes aus dem Iran derzeit, dass es hier so, das nennt man dann immer die Machtkämpfe, nicht? Das ist auch schon ein verharmlosender Ausdruck, weil das sind ganz andere Machtkämpfe als in einem anderen Staat, die hier stattfinden. Und, aber alles, was man so im Augenblick hört, dürften wir hier uns wieder in einer Phase befinden, wo die Arrangements neu getroffen werden müssen zwischen den Gangs, um mit Franz Neumann zu sprechen. Also würde ich meinen, dass es einerseits wahrscheinlich so eine Festlegung des Primats einer einzelnen Macht durchaus geben kann, also das, was man im internationalen Raum als Hegemonie bezeichnet, nicht, dass es eine solche Hegemonie auch innerhalb der Islamischen Republik gibt, einer bestimmten Gruppierung, der Pasdaran etwa, nicht, der Revolutionsgarden, aber dass das andererseits auch nur ein vorläufiger Zustand sein kann, nicht, der kann sich nie sozusagen verfestigen in ein Souveränitätsverhältnis. Denn das würde tatsächlich die Gleichheit voraussetzen, die Gleichheit der Vertragspartner. Und andererseits ist gerade hier aber, denke ich, ganz wichtig, den Unterschied zum Nationalsozialismus festzuhalten, weil beim Nationalsozialismus hat man es tatsächlich ja um einen mit unglaublicher Beschleunigung vollzogenen Zerfallsprozess zu tun. Also die Ausrichtung der ganzen Gesellschaft auf den Vernichtungskrieg, der ja so rasend schnell herbeigeführt wurde, das darf man ja nicht vergessen, nicht? Die lässt es ja geradezu unmöglich erscheinen, beim Nationalsozialismus überhaupt von einem Zustand zu sprechen, nicht? Das ist schon meistens die falsche Herangehensweise, den Nationalsozialismus als einen Zustand, als einen stabilen Zustand anzusehen. In Wirklichkeit war das ein einziger rasender Prozess, ausgerichtet auf den Vernichtungskrieg, und er musste auch in diesem Tempo erfolgen, weil die ökonomische Situation das gar nicht anders erlaubt hat, sozusagen. Also natürlich, das alles andere wäre ein Bruch gewesen mit dem Nationalsozialismus, nicht, der aber nicht stattfand. Also Nationalsozialismus konnte überhaupt nur funktionieren, indem der Vernichtungskrieg möglichst rasch herbeigeführt wurde. Also zunächst einmal die Aufrüstung, die Industrialisierung, also das Ingangsetzen des ganzen Rüstungspotenzials, die Schaffung des Rüstungspotenzials und dann sofort den Vernichtungskrieg herbeiführen. Das ist eine ganz andere Situation, auch eine ganz andere Situation des Landes, eines hochindustrialisierten Landes, nicht Deutschlands, nicht vergleichbar mit der Islamischen Republik Iran. Da hat man ganz andere Voraussetzungen ökonomischer Art. Ich versuche das auch in einem Kapitel meines Buchs darzulegen, um sozusagen eine Gleichsetzung hier auf jeder Ebene unmöglich zu machen. Und deshalb haben wir es hier auch mit ganz anderen Dynamiken zu tun, weil ja sozusagen die Islamische Republik Iran in einer ganz anderen Position zum Weltmarkt sich befindet als etwa das nationalsozialistische Deutschland, nicht? Und die Erdölproduktion spielt hier eine ganz große Rolle, wie man weiß. Das heißt, es handelt sich hier um einen Rentierstaat, und dadurch steht die ganze Gesellschaft nicht unter demselben Druck, wie der Nationalsozialismus steht. Das heißt, hier kann sich die Rivalität im Inneren der Gesellschaft hier ganz andere Formen auch annehmen. Das darf man nie vergessen. Ja, ich nur eine kurze Klärungsfrage zu Vereinigte Staaten dieses Statut zur Bildung dieses internationalen Strafgerichtshofs unterschrieben haben und ob es da noch, auch noch mehr gab, dass sich dann vielleicht wieder zurückgezogen hat? Ja, es gab, also ich weiß nicht, wie viele es unterzeichnet haben. Das kann man in meinem Buch nachlesen, das kann man überall nachlesen. Ich denke, es waren so 198, damals waren es, glaube ich, 198. Und nicht unterzeichnet haben es also auf der einen Seite USA und Israel und auf der anderen Seite sehr viele Staaten, nicht? Dazu zählt China, die Russische Föderation, Indien, soweit ich weiß, und viele afrikanische Staaten. Und daraus kann man an sich noch gar nicht schließen, nicht? Also das zeigt sozusagen nur, dass hier Regierungen sind, die sich zur Wehr setzen wollen gegenüber, die sozusagen darauf beharren, auf ihrer Souveränität beharren, was immer das aber dann heißen mag. Es wäre aber eine ganz interessante Frage, sich das im Einzelnen anzusehen, die Interessenslage der einzelnen Staaten und die Gründe, warum die unterschrieben haben und nicht unterschrieben haben. Aber das lässt sich nicht getrennt davon diskutieren, in welchem Verhältnis der jeweilige Staat, der das nicht unterschrieben hat oder der das unterschrieben hat, in welchem Verhältnis dieser Staat zum Hegemon steht, also zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Das spielt ja immer eine große Rolle, denke ich. Ja? Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du ja an dem Außenverhalten von Israel, würdest du ja irgendwie so zeigen, dass die Staaten in ihrem, also dass das souverän in seinem Außenverhalten irgendwie souverän letztlich immer bleibt und nie an rechte Gründen ist, die noch weiter oben stünden. Aber trotzdem hattest du ja den Begriff des Hegemons gebracht, also die USA, und könnte man das eigentlich nicht auch so sehen, oder vielleicht liest sich das ja gar nicht aus, dass nur deswegen Israel in seinem Außenverhalten souverän sein kann, weil der Hegemon dies zulässt. Weil gerade bei anderen Staaten lässt er das ja nicht so ein souveränes Außenverhalten, dass Staaten machen können, was für sie am meisten Nutzen bringt. Und wie würdest du da den Zusammenhang sehen zwischen der Stellung, also des Standortfaktors im Weltmarkt im Verhältnis zum jeweiligen Hegemon? Weil es gibt ja auch gerade immer so eine Verschiebung, wer denn der Hegemon in der Welt ist. Also zum Beispiel Richtung China oder so. Und da sehe ich halt schon im Zusammenhang, dass die Position von China gerade im Weltmarkt halt sich massiv vergrößert. Und dass da schon ein Zusammenhang besteht. Ja. Und das ja quasi, das ist erstmal so. Ja, ich kann dir nur recht geben. Ich kann da nur zustimmen, dass solche Prozesse stattfinden. Das heißt, wie gesagt, Hegemon ist keine ein für alle Mal festgelegte Rolle eines Staats, sondern im konkreten Fall, die Vereinigten Staaten von Amerika, war das natürlich die Konstellation am Ende des Zweiten Weltkriegs. Nicht? Da gab es sozusagen den einen Hegemon im Westen und den anderen im Osten. Die haben sich die haben sich das geteilt gewissermaßen, die hegemoniale Position im Kalten Krieg. Haben sie sich das geteilt, redlich geteilt, die Welt. Waren aber und haben gemeinsam auch so etwas wie den Schein eines Weltsouveräns erzeugt. Das ist das Interessante. Und gerade die Vereinten Nationen haben ja viel dazu beigetragen, dass so ein Schein entsteht, als gäbe es bereits einen Weltsouverän. Nicht? Und das Herz, der Kern dieses Weltsouveräns wäre der Sicherheitsrat. Aber wie man jetzt sieht, nach dem Ende des Kalten Kriegs war es eben doch kein Weltsouverän, sondern nur eine bestimmte Konstellation. Nicht zufällig entsteht sozusagen diese Illusion als Weltsouveräns zunächst einmal nach dem Ende eines Kriegs, wenn tatsächlich eine Macht sich durchgesetzt hat und dieser Hegemon sehr viel bestimmen kann. Aber die heutige Situation zeigt eben, dass die Rolle des Hegemons nicht festgelegt ist und dass die Macht, die militärische Macht, nicht ein für alle Mal die größte sein muss und dass diese militärische Macht zugleich auch immer gebunden ist an ökonomische Macht. Und das macht das natürlich für Israel auch wieder schwieriger, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika ihre hegemoniale Position einbüßen oder wenn diese Hegemonie schwächer wird, so würde ich das sagen, schwächer wird, dann wird es natürlich für Israel wieder schwierig. Aber Israel hat ja sozusagen die Politik Israels ist einerseits natürlich abhängig von der Hegemonie der Vereinigten Staaten von Amerika, andererseits kann natürlich an die Stelle dieser Hegemonie auch ein Staatenbündnis treten, nicht? Und gerade der Anfang der Geschichte Israels war ja sozusagen, die ersten Jahre Israels waren ja nicht unbedingt, konnte sich ja Israel nicht unbedingt auf die Vereinigten Staaten von Amerika verlassen. Das heißt, Israel kennt die verschiedensten weltpolitischen Konstellationen. Aber in den letzten Jahrzehnten war es natürlich tatsächlich so, dass die hegemoniale Position der Vereinigten Staaten von Amerika so ein wichtiger Bezugspunkt war für Israel, um die eigene Souveränität zu behaupten in diesem Raum. Das Merkwürdige scheint mir aber gerade, dass sozusagen nach dem Ende des Kalten Kriegs und wo diese Fragen eigentlich so deutlich hervortreten, und deshalb spreche ich auch in meinem Buch von einem Wahn, dass gerade in dieser Situation, wo sozusagen die weltpolitische Realität zu erkennen gibt, dass es einen solchen, unmittelbar zu erkennen gibt, dass es einen solchen Weltsouverän gar nicht gibt, nicht? Die hegemoniale Position der USA wird schwächer, das heißt, dieser ganze Schein der Nachkriegszeit, der verblasst. Und gerade da entwickeln sich dann die ganzen, da sozusagen geraten die Ideologen außer Rand und Band und fantasieren von der Verrechtlichung der internationalen Beziehungen und der gleichmäßigen Anwendung des Rechts und von all diesen Dingen, nicht? Also das ist das Fantastische dran, würde ich sagen. Weil in der Zeit des Kalten Krieges, in der Nachkriegszeit, hatte das ja durchaus eine gewisse Realität, nicht? Dieser Schein hatte ja, der Schein vom Weltsouverän hatte durchaus einen gewissen Realitätsgehalt. Und in dem Moment, wo der wegfällt, schießen erst so richtig die Fantasien ins Kraut. Das zeigt irgendwie natürlich schon eine gewisse Zunahme auch an Irrationalität, auch an den Universitäten und so weiter oder in der Öffentlichkeit, in den Medien. Das scheint mir die Grundtendenz überhaupt zu sein, die ideologische Grundtendenz scheint mir zu sein, die Gewaltverhältnisse zu verdrängen. Die Verhältnisse politischer Gewalt zu verdrängen, scheint mir die ideologische Grundtendenz zu sein, seit dem Ende des Kalten Kriegs. Je mehr sozusagen diese Gewaltverhältnisse eine Rolle, je größer die Rolle dieser Gewaltverhältnisse wird, je stärker sie hervortreten, desto mehr versucht man sie zu verdrängen. Aber da hinten war noch eine Wortmeldung, oder? Und zwar, Sie haben ja die Rolle der EU sehr, sehr interessant beschrieben, so von wegen, dass die Interessen entweder im Einklang stehen und dann was gemacht wird oder eben nicht im Einklang stehen und die Entscheidung sozusagen nicht zustande kommt oder keine einheitliche Entscheidung zustande kommt. Jetzt hat man das Problem, dass zumindest in der EU, zumindest in der Eurozone, eine Entscheidung ansteht, die ja halbwegs einheitlich getroffen werden muss. Und jetzt ist ja immer die Frage, wird das sozusagen die EU mehr oder weniger zumindest die Eurozone spalten? Wird sie eher näher zusammenbringen oder wird es sogar zu einem Zwangssouverän führen, zumindest für diese eine Entscheidung? Ja, das frage ich mich auch. Das Ganze ist so ein rätselhaftes Gebilde. Und für alle Beteiligten rätselhaft. Nicht? Aber bemerkenswert scheint mir, dass keiner spricht offen davon, dass es einen europäischen Souverän geben müsste. Keiner traut sich das. Sondern alle spüren, dass die Bevölkerung in Europa das eigentlich nicht will. Also aus diesem politischen Kalkül heraus wird das nicht ausgesprochen, dass es einen wirklichen europäischen Staat geben müsste. Da man ja nun eine Währung hat, müsste es ja auch einen, nach Adam Riese und Hobbes und Marx, müsste es ja auch einen Souverän jetzt geben, nicht? Aber darüber traut sich eigentlich niemand sprechen. Stattdessen wird immer gesprochen von Sanktionen oder einer neuen Wirtschaftsordnung oder irgend so etwas. Nicht? Also wir brauchen jetzt eine neue Wirtschaftsordnung in Europa. Man meint aber damit eigentlich nichts anderes, wie dass sozusagen dass es einen Souverän gibt, der eben so etwas verhindert, was in Griechenland passiert ist, nicht? Der da rechtzeitig eingreifen kann. Nicht? Und das heißt aber, rechtzeitig eingreifen können im konkreten Fall, dass man die Souveränität Griechenlands völlig missachtet. Ja, das will man eigentlich. Das wird dann als die neue Wirtschaftspolitik oder Wirtschaftsordnung in Europa bezeichnet, aber das setzt natürlich eine einheitliche Zwangsgewalt voraus. Und die darf man aber nicht beim Namen nennen. Und das ist das Dilemma der Politiker in Europa. Warum die Europäer selber keinen eigenen Staat wollen, das ist auch ein merkwürdiges Phänomen. Ich denke, das ist sozusagen die Basis dafür, die politische, ökonomische Basis dafür, was ich die Verdrängung der politischen Gewalt bezeichne. Und in Europa wird die am eifrigsten betrieben. Ja? Aber ist es nicht durchaus sehr verständlich oder logisch aus der Geschichte heraus, dass Europa es nicht schafft, einig werden zu können? Ich meine, man hat sich Jahrtausende Krieg gegeneinander geführt, immer wieder wechselnde Konstellationen. Man weiß also auch, man kann dem anderen so nicht vertrauen. Also so rein vom Denken her finde ich es durchaus nachvollziehbar, das schafft. Ja. Ja, ich habe das akustisch nicht verstanden. Man kann wem nicht vertrauen? Nee, man hat über die Jahrtausende gelernt, ja, weil man immer wechselnde Konstellationen Krieg gegeneinander, ja, geführt hat. Man weiß eigentlich, man kann dem anderen sowieso nicht trauen. Dem anderen Staat, der anderen Nation. Staat, genau. Ja, ja. Ja, lässt sich vielleicht daraus erklären. Obwohl ja jetzt mit diese... Es gibt sozusagen noch immer dieses national geprägte Bewusstsein in den einzelnen europäischen Staaten. Nicht? Das kann man historisch erklären, aber das wäre wieder nur eine einseitige Ableitung. Ich denke, was dazukommen muss, ist ja tatsächlich, dass man, was man jetzt in Griechenland etwa beobachten kann, nicht? Dass man sozusagen wieder auf den eigenen Souverän setzt, auf die eigene Nation setzt, um sich ökonomisch zu schützen, nicht? Um sozusagen, dass manche sogar zur alten Währung zurückkehren wollen, um wieder so eine Bufferzone zu haben. Und dass man sich da gewissermaßen etwas vormacht, nicht? Dass man sozusagen nicht wirklich sieht, dass es tatsächlich nur die Alternative gibt, entweder einen eigenen Staat oder viele europäische Staaten nebeneinander. Nicht? Also es gibt sozusagen eigentlich diese Alternative, aber man versucht so zu tun, als gäbe es sie nicht. Und was daraus wird, wenn sich die Krise wirklich verschärft, das ist natürlich dann die Frage. Nicht? Wenn sozusagen so viel verdrängt wurde, wenn so wenig wahrgenommen wird von den politischen, ökonomischen Realitäten, was dann das Krisenbewusstsein hervorbringt, da kann einem dann Angst und Bang werden.